Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 29 11. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 29 11. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Domian. Das, was Sie gerade gesehen haben, das war übrigens der Vorspann der ersten Stunde. So hat Domian so damals angefangen. Ich war gerade ganz irritiert. Ja, ja. Der alte Vorspann. Ja. 18 Jahre ist das her und da sitzt der Mann immer noch wie ein Fels in der Brandung. Und heute, meine Damen und Herren, und das ist das Besondere, heute ist Jürgen Domian Gast seiner eigenen Sendung. Ja, und mein Gastgeber ist Christian Wunderlich. Mitarbeiter, Freund von mir. Ja. Und vor 12 Jahren haben wir uns kennengelernt. Genau, vor 12 Jahren. Und du warst auch mal Promi-Gast in meiner Sendung. Ganz genau. In deinen großen Zeiten als Popstar. Ganz genau. Ja. Und das Schöne heute ist ja... Ich muss mal sagen, ja. Ich habe dieses, ihr Lieben, gerade eben erst erfahren, dass wir zusammen moderieren. Man hat mir gestern nur gesagt, du musst mal mit einem Anzug kommen und mit einem weißen Hemd, was ich gar nicht so gerne anziehe. Aber es sieht super aus. Ja, aber es ist nicht so mein Ding. Welcher aber Designer ist es? Ich weiß es gar nicht, guck. H&M. Oh. So, meine Damen und Herren, das Schöne ist, dass Jürgen Domian keine Ahnung hat, was heute passiert. Nee. Ich habe keine Ahnung, wie man moderiert. Insofern, ja, das passt doch eigentlich. Ja. Das kann ein großer Spaß werden. Und an diesem Spaß sollen Sie natürlich mitwirken. Deswegen rufen Sie an, erzählen Sie uns Ihre Domian-Geschichte. Vielleicht sind Sie total verliebt in Jürgen oder Sie haben Ihren Partner über diese Sendung kennengelernt oder Sie feiern gerade eine riesen Domian-Feier. Rufen Sie uns an, erzählen Sie es uns unter 0800 220 50 50. Und wenn Sie Gedichte schreiben möchten oder Sie könnten auch eine tolle Karikatur von Jürgen zeichnen, dann schicken Sie uns das zusammen, vielleicht mit einer Frage an Jürgen, was Sie schon immer über und von Jürgen Domian wissen wollten, an domian@wdr.de. Und jetzt, Jürgen, geht es los. Ja. Wir haben die Promi-Sendung eben angesprochen. Du hast die Promi-Sendung immer begonnen mit 5 Fragen. Ja, genau. 5 Einstiegsfragen. Ja. Und so würde ich das jetzt auch machen. Ganz sehr gut. Harmlose 5 Fragen zum Warmwerden. Ja. Ja? Ja, fangen wir an. So. Wie oft, Jürgen, telefonierst du privat? Privat. So generell meinst ja. du? Ach, im Normalbereich ist das eigentlich. Ja? Also ich bin jetzt nicht so ein Telefon-Junkie, der ständig mit seinen Freunden telefoniert. Das ist nicht der Fall. Welche Schlagzeile hat dich zuletzt am meisten aufgeregt? Aufgeregt? Ja. Über mich oder über... Überhaupt, genau. Ja, also da will ich mal einen Bezug zu einem aktuellen Thema nehmen. Das war schon die Schlagzeile, dass bei dem NSU-Prozess nächste Woche keine türkischen Medien vertreten sein sollten, weil sie angeblich zu spät gekommen sind. Das hat mich schon sehr geärgert, aber das Bundesverfassungsgericht hat es ja heute geregelt und ich hoffe, dass nun alles gut verlaufen wird. Ja. Kennst du einen Witz auswendig? Nee, nein. Nein? Ich bin null Witz. Jeder kennt irgendeinen Witz auswendig. Ich kann keine Witze erzählen. Nein, wirklich nicht. Ich kann keine Witze erzählen und ich kann sie mir schon überhaupt nicht mehr. Kannst du? Wir kriegen, ja, ich kann einen. Ja, sag. Ja, nee, das, nur wenn du einen nachher erzählst. Wir kriegen Jürgen Domian noch dazu, dass er einen Witz erzählt. Angenommen, du hättest dich in einem schwachen Moment zum Promi-Boxen angemeldet. Welchen Prominenten würdest du gerne mal so richtig vermöbeln? Wenn ich denn könnte. Ja, ja, kannst du, komm. Ich würde mich dann schon gut hau raus. Welchen Prominenten? Da muss ich jetzt mal so ein bisschen ins Dschungelcamp mich beamen. In Jay Khan würde ich nehmen. Den sympathischen Jay Khan? Ja, den sympathischen, den heterosexuellen Jay Khan. Genau, ja. Aber ich glaube, der hat da schon mitgemacht. Ah, ja. Ja, irgendwas war da, genau. Und die letzte Klassikerfrage natürlich. Was würdest du Gott fragen? Ja, dann sind wir natürlich jetzt in einer sehr ernsten Thematik. Was würde ich Gott fragen? Ich glaube, ich würde gar keinen Satz formulieren, sondern ich würde einfach nur warum fragen. Das ist die gleiche Antwort, die ich auch damals gegeben Nein. habe. Nein. Doch. Ehrlich? Ja, ich erinnere mich. Ja, aber es ist eine gute Frage. Ja. Also insofern. Ja, 18 Jahre Domian, meine Damen und Herren. Das bedeutet natürlich auch, dass seit 18 Jahren ein kleines, ausgewähltes Team Nacht für Nacht für Sie arbeitet, aber auch mit Ihnen. Und wie das aussieht und was die Kollegen hier über Jürgen Domian als Chef denken, das hat jemand herausgefunden, der sich dafür auf eine gefährliche Mission begeben hat. Sie kennen ihn alle. Jürgen, es ist ein Freund von dir und sein Name lautet Oliver Pocher. Ach. So, meine Damen und Herren, es ist 1.08 Uhr, da ist ja schon indirekt die 18 drin, denn es ist der 18. Geburtstag von Domian. Die Sendung wird sozusagen volljährig und das ist die Möglichkeit, hier mal euch zu zeigen, was während der Sendung hinter den Kulissen abgeht. Und das Besondere ist, Jürgen weiß gar nicht, dass ich heute hier bin. Es ist mitten in der Nacht, es ist schweinekalt und wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen chronologisch hier durch und gucken mal, wen wir alles treffen. Keine Hunde, keine Rollerskates. Das ist ja der Klassiker. Wer bringt nicht öfter gerne mal seinen Hund mit? Yes, I'm grounded. Got my wings. Und da jetzt durch sendet der Domian. Wenn man das da so sieht, da sieht man praktisch die Regie. Er sieht ja gerade nicht, dass ich hier bin und weiß nicht, dass ich da bin. Deswegen müssen wir praktisch durch den Bereich ganz unauffällig uns bewegen. Ich glaube, das war unauffällig genug. Du bist praktisch Redakteur bei Domian. Nein, Redakteur ist das nicht. Das ist viel, viel kleiner einzuschätzen. Telefonistin? Nein, das ist dann doch ein bisschen höher. Telefonierender Fastredakteur. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich im Callcenter hier arbeite. Obwohl es ein bisschen so wirkt. Nein, nein, nein, gar nicht, gar nicht. Wonach suchst du aus, wer in die Sendung kommt und wer nicht? Ich suche das ja nicht aus, ich treffe nur eine Vorauswahl. Also das ist hier 9 Live, Leitung 3, Zufallsgenerator? Genau, eigentlich schon. Wie ist denn der Jürgen so als Chef? Jürgen... Anspruchsvoll? Ich habe es einfach Hafegirlchen gemacht, wenn du einfach so spontan wie möglich das jetzt hier verkaufen könntest, was auf dem Zettel steht. Jürgen Domian ist der beste Chef der Welt. Ich könnte mir keinen gütigeren, großzügigeren, netteren, intelligenteren, besseren aussehenden Chef vorstellen. In der Stunde vorher sind auch die Leitungen schon geschaltet und da ist er immer hinterher, dass wir telefonieren. Und wenn einer aufsteht, dann sagt er husch husch, weiter geht's. Aber mein Job bei Domian macht mir sehr viel Spaß. Wir sind hier alle eine große Familie. Nur mal so für den Verstand, du sortierst praktisch aus. Die Leute rufen jetzt an, die ganze Zeit. Die erste Welle, die das hier aussortieren. Macht ihr da viele Kameraproben, stellt ihr die Sendung einmal durch? Ja, da wird viel gemacht, auch mit dem Licht und so, das dauert. Da gehe ich von aus, der hat ja auch viele Umschnitte immer in die eine Kamera und dann wieder in die andere. Ja, das ist auch für ihn schwer, da zu folgen, glaube ich auch. Und wenn ich nicht gerade hier am Telefon sitze, gucke ich die Sendung jede Nacht. Aber auch deine neue Volksshow, lieber Oliver. Alle auf den Kleinen, demnächst wieder am Freitag um 20.15 Uhr bei RTL, finde ich mega spitze. Ja, das wirkte ja sehr spontan und flüssig, genau so habe ich mir das vorgestellt. Da kannst du jetzt also hier Mitarbeiter des Monats, das wäre ja so praktisch... da wurde jetzt ja unabhängig hier gewählt die letzten Monate von Jürgen selber. Und du kannst jetzt die Ergebnisse hier gerade mal präsentieren. Ja, man muss sagen, momentan hat Jürgen einen Lauf, würde ich sagen. Also es ist überraschend, aber auch nachvollziehbar bei dem Blick. Ne, das ist, geht ja auch viel vom Foto bei so Wahlen. Das ist aber allerdings höchstwahrscheinlich auch so eine Migräne-Werbung. So sieht es so ein bisschen aus. Und viel Photoshop, ne? Das muss man auch sagen. Sehen Sie gleich die Geheimnisse aus der Regie. Und die Premiere. Oliver Pocher am Domian-Telefon. Jürgen Domian, schönen guten Tag. Ja, das alles und viel mehr gibt's gleich im zweiten Teil. Habe ich auch nichts von mitbekommen. Also nichts gemerkt. Ich habe nichts mitbekommen, nein. Nee. So, wir haben unseren ersten Anrufer in der Leitung. Oh, wie spannend. Und das ist Eckart. Und Eckart ist 45. Hallo Eckart. Hallo Jürgen, hallo Christian. Hi. Ah! Was denn? Ich kenne die Stimme. Ich kenne die Stimme. Eckart, hast du vielleicht den Namen? Ich wollte gerade von meinen ganz privaten Problemen erzählen und ihr habt mich schon rausgefunden. Ich erkenne die Stimme. Eckart von Hirschhausen. Hallo Jürgen, ich wollte dir ganz persönlich gratulieren und im Auftrag aller therapeutisch tätigen Menschen dieses Landes Ehrendoktor verleihen, dafür, dass du so viele Nächte hier dir um die Ohren schlägst, und dafür bin ich gerne heute auch wach geblieben. Das freut mich sehr und das ehrt mich auch sehr, ehrt uns, dass du jetzt extra wach geblieben bist. Wo bist du im Moment? Ich habe heute ja noch die Sendung Frag doch mal die Maus für das WDR-Fernsehen in der ARD. Deswegen feiere ich heute durch. Das ist ja toll. Und wann wird die Sendung ausgestrahlt? Heute Abend, 20:15. Also heute Abend. Da sind wir ja brandaktuell mit dir. Das ist ja toll. Es freut mich wirklich sehr. Wir hatten ja eine schöne Begegnung, wir beide. Du hast mein Buch präsentiert letztes Jahr in Köln. Und da haben wir beide sozusagen das erste Mal auf der Bühne gestanden. Und das hat mir wirklich richtig Spaß gemacht und das hat gut funktioniert. Und ich bin mit dir auch über den Melanenfriedhof in Köln gegangen. Genau. Und das wollte ich nochmal sagen. Was ich wirklich an dir ganz ehrlich schätze, ist, dass du ein toller Zuhörer bist, aber auch wirklich für deine eigenen Positionen einstehst. Und da mir ich auch wirklich über Tod und Humor sehr nachdenklich gemacht hast. Aber du hast vorhin gerade, Christian, gesagt, du wüsstest keinen Witz. Und da dachte ich, du bist der Witz. Ich muss dir doch wenigstens einen Witz beibringen. Ja, bitte. Einen ganz einfachen. Ja. Geht ein Indianer zum Friseur, kommt wieder raus, ist sein Pony weg. Ja. Hey. Ist der zu kompliziert? Nee, ich finde den, der kommt. Angeritten. Pass auf, dann lieber den. Kommt ein Dalmatiner an die Kasse und da fragt ihn die Kassiererin, sammeln Sie Punkte. Ja, finde ich doch auch. Durchaus, hat Potenzial. Eckart, eine Frage. Wo wir jetzt schon mal gerade einen Arzt in der Leitung haben. Es gibt einen Ausschnitt von Harald Schmidt. Jürgen Domian war 1997 dort zu Gast und hat Folgendes gesagt. Ich drücke dir die Daumen und das ist auch gesundheitlich, jede Nacht den Rhythmus da völlig umstellen und so weiter, dass du das noch eine... Mein Arzt hat zu mir gesagt, wenn du das noch viele Jahre machst, dann wirst du krank. Eckart, jetzt die Frage an dich per Ferndiagnose. 16 Jahre später, wie würdest du Jürgen Domians Gesundheitszustand einschätzen? Ich frage mich erstmal, wo ist die Mütze geblieben? Nein, das Hemd. Hast du das Hemd nicht gesehen? Das Glitzerhemd. Hast du es Cliff Richard zurückgegeben, ist die Frage. Es gibt tatsächlich diesen alten Oma-Spruch, sozusagen, der Schlaf vor Mitternacht ist irgendwie, da zählt jede Stunde doppelt. Und ich darf Jürgen beruhigen, das ist Quatsch. Also es geht hauptsächlich darum, dass man seinen eigenen Rhythmus findet und den halbwegs beibehält. Und dann, du hast ja vorhin auch, Christian, gefragt, wie es ist, mit Jürgen zu telefonieren. Es gibt sehr spezielle Zeiten, wo man Jürgen auch nicht anrufen darf. Das stimmt, nicht erwischt, weil er einfach einen ganz anderen Rhythmus hat als andere Leute. Aber wenn man in dem Rhythmus bleibt, ist das genauso gesund wie, was richtig schädlich ist, ist halt das, was viele Pflegekräfte auch ständig machen müssen, für die ich ja auch noch gerne ein Land zu brechen, nämlich die ständig sozusagen wechseln zwischen Tag- und Nachtschicht und so weiter. In der Tat, das finde ich viel anstrengender, wenn ich das höre von den Leuten. Ja. Wir machen das ja nun immer. Und für mich ist es nur immer schwierig, wenn wir Urlaub haben, in einen normalen Rhythmus zu kommen. Aber sonst ist das so eingebrannt, Nachtleben und Nachtleben. Und die Leute im Krankenhaus und so haben es natürlich viel schwieriger. Eckart, ich muss leider dazwischen gehen und schon zum Abschied kommen. Darf ich noch eine Frage stellen, Eckart? Aber ganz schnell. Ja. Eckart, du bist ja Fachmann für Spaß und Witz. Erklär uns doch bitte mal ganz kurz, wie entsteht ein Witz? Wie kommt ein Witz in die Welt? Meistens, indem zwei Dinge passieren und die bringt man dann zusammen. Also ein Witz ist immer, sagen, nicht eindeutig, sondern zweideutig. Zwei Bilder entstehen im Kopf und die bringst du nicht zusammen und darüber kann man verrückt werden oder man kann drüber lachen. Und ich sage immer, lieber lachen drüber als verrückt werden. Und spricht das eine aus und dann geht's in die Welt. Jetzt muss ich dazwischen gehen. Wir haben ein riesen Programm wirklich heute noch vor. Vielen Dank für den Anruf. Ich weiß, dass ihr noch ganz, ganz viele tolle Sachen habt und gratuliere von Herzen. Vielen Dank. Auf eine Überraschungssendung mit dir. Fühle mich sehr geehrt. Vielen Dank. Danke, tschüss. So, und jetzt haben wir einen Gratulanten. Lieber Jürgen, langer Tag geht für mich zu Ende. Deiner fängt vermutlich gerade an. Wollte dir herzlich gratulieren. Du wirst 18, du hast es geschafft. Endlich Führerschein, endlich raus zu Hause. Und ich freue mich für dich, dass du das so lange, so ernsthaft und auch so lustig, du kannst ja auch sehr lustig sein, durchgezogen hast. Das ist eine ganz besondere Leistung. Wir haben uns zweimal gesehen bisher. Wir haben sehr ernsthaft über den Tod gesprochen. Wir haben sehr lustig über deine Hausstauballergie uns unterhalten. Du hast mir erzählt, dass du ausschließlich in einem Schlafsack auf einer Matratze schläfst im Hotel, weil du dich ekelst vor diesen Matratzen, vor dem, was in diesen Matratzen wohnt. Und dass du zur Sicherheit sogar nochmal eine Alufolie drunter legst. Ich glaube dir die Geschichte bis heute nicht. Darüber wird nochmal zu reden sein. Ansonsten wollte ich dir sagen, ich mag dich sehr, ich schätze dich sehr, weil du jemand bist, der so unverkrampft wie kaum ein anderer in der Lage ist, über alles, und wenn ich sage alles, dann meine ich das auch so, über wirklich alles zu sprechen. So, dass es sehr unterhaltsam ist, teilweise, aber trotzdem den, der dir seine verrückte Geschichte erzählt, wir haben da über einige schon geredet, niemals kompromittiert und dem niemals in irgendeiner Form auf die Füße fällt für den Fall, dass irgendwann mal einer versteht, wer da gerade angerufen hat. Insofern, mach weiter so, bleib großartig und vor allen Dingen bewahr dir das, was du, von dem du richtig viel hast, Herz und Haltung. Vielen Dank. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt. Sehr geehrt. Du warst kürzlich erst bei ihm. Ich war kürzlich bei ihm. Vielen Dank, Markus, für die netten Worte. Und jetzt? Das ist wirklich auch ein sehr netter Kollege. Ja, wirklich. Absolut. Haben wir gestern noch drüber gesprochen. Genau. Ne? Ja. Und wir haben eine Gemeinsamkeit, Markus und ich, nämlich unsere große Liebe für die Nordländer. Ah. Und da sind wir dann gleich tief im Gespräch für Lappland und Norwegen und so weiter. Da gehen wir nachher, verspreche ich, auch nochmal drauf ein. Jetzt haben wir, glaube ich, einen Anrufer in der Leitung. Stimmt das? Es ist Jim Christian, 25. Hallo. Ja, hallo. Hallo, Jim Christian. Hi, Domian, wow. Ja, hallo. Also doch, deine Stimme erkenne ich jetzt nicht so. Ja, das kommt aber noch. Und zwar, ich bin nämlich eine Schlagerband Alkopop. Ja. Und wir sind gerade kurz davor, berühmt zu werden. Ja, super. Und wir sind eigentlich auch das meiste Jahr über auf Mallorca. Aber wir haben halt gehört, die große Jubiläumsshow, und wir sind extra aus Mallorca hierher zurückgekommen, um für dich ein Lied aufzunehmen. Wow. Und wir haben es heute im Studio aufgenommen, alles fertig. Könnt ihr uns das jetzt vorspielen? Ich kann es vorspielen, oder ich kann einfach einen Teil davon singen. Ja, oder? Ja, gerne. Ja, bitte. Also, ich greife jetzt einfach mal was raus, vielleicht einfach den Refrain. Und zwar geht's so. Domian, heute Nacht ruf ich dich an. Domian, hoffentlich gehst du dran. Domian, ich dreh das Radio an. 18 Jahre lang hörst du dir unsere Storys an. Definitiv ja, kurz vor dem Durchbruch. Ja, also das ist aber schon eine hohe Qualität. Ja, absolut. Und wir sind auch eingefleischte Domian-Hörer. Ja. Wie lange hört ihr denn schon? Ja, wir sind alle irgendwie Anfang, Mitte der 20er und da wart ihr ja noch in den Windeln, als ich angefangen habe, sozusagen. Ja, richtig. Also so, keine Ahnung, so 10 Jahre sind wir schon dabei. Wir sind leider nicht seit der ersten Sendung dabei, aber wenn wir im Studio sind und dann ein bisschen gearbeitet haben, wir sind halt immer bis eins aufgeblieben, damit wir halt noch ein bisschen hören können. Und Jim Christian, warum nehmt ihr den Song dann auch auf, oder? Wir haben den schon aufgenommen. Habt ihr schon aufgenommen, dann wird das vielleicht ein Riesenhit. Ja, und dann kommt ihr hin und spielt das hier live im Studio, oder? Natürlich, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also für uns ist es muss gar kein Hit werden. Es ist einfach nur von uns für dich ein Dankeschön, weil es gibt so viele Menschen, denen es irgendwie schlecht geht auf der Welt, und es ist gut, dass es Menschen gibt, die halt auch irgendwie was tun. Und das ist einfach nur für Domian ein Dankeschön von uns. Und eigentlich freuen wir uns nur, wenn er ihn hört und wer ihm gefällt. Oder dir, lieber Domian. Vielen Dank. Sehr, sehr nett. Und ihr schickt mir natürlich dann die produzierte Ausgabe. Danke, Jim Christian, für den Anruf. Danke, tschüss. Macht's gut, ciao. Ciao. Tschüss. Ein Schlager. Ja. Das hat auch nicht jeder. Nein, das hast jetzt nur du erstmal heute. Ja, Du siehst übrigens blendend aus für 18, muss ich jetzt mal sagen. Kaum ein Jahrzehnt gealtert. Ach, hör auf. So, in dem zweiten Teil unseres Hinter-den-Kulissen-Berichts erfahren Sie, was in der Regie passiert während dieser Sendung. Und Sie sehen Oliver Pocher am Domian-Telefon. Jetzt gehen wir so Richtung Regie, jetzt gehen wir in die ganz heiße Zone, da darf ich auf gar keinen Fall gesehen werden. Hallo, du bist der? Ich bin Marc Strucken, der Redakteur der Sendung. Bist du auch derjenige, der hier twittert? Ja. Was ist so der besonderste Fall, an den du dich noch erinnern kannst? Das war Hans-Georg der Gummibaum. So leid es mir tut, aber das war die krasseste Geschichte. Hans-Georg der Gummibaum, was hat er gemacht? Oder hat der Gummibaum selber angerufen? Oder was? Der Gummibaum nicht, aber sein Herrchen. Und der fühlte sich sexuell zum Gummibaum hingezogen. Das war eine klassische Domian-Geschichte. Es sind dann doch immer die Sexgeschichtchen, die hängen bleiben. Hallo, guten Tag. Du bist der? Guten Tag, ich bin der Roland. Roland, was machst du hier? Ich bin der Realisator, also ich entscheide am Ende, wer letztlich mit Jürgen spricht. Ich sehe hier gerade jetzt eine Telefonanlage. Wie viele Leute liegen praktisch hier on hold? Im Moment haben wir einen auf dem Sender und drei in Reserve sozusagen. Und kann Domian von den drei entscheiden, welchen er nimmt, oder sagst du schon, welcher von denen jetzt auf eins ist? Jürgen kann es nicht selber entscheiden. Ich lege ihn vor und Jürgen sieht dann, wen er als nächstes nehmen soll. Ist das so, dass Domian praktisch reinkommt, kurz vor eins und dann um kurz nach zwei weg ist, oder wie sieht das bei euch aus? Er macht um 12 Uhr den kleinen Aufruf, dass man anrufen kann, und dann sprechen wir über die Themensendung beispielsweise, und anschließend verschwindet er dann im Studio, ohne zu wissen, was auf ihn zukommt. Das ist richtig, aber dann danach, ihr macht auch mal Nachbesprechung dann. Genau, dann ist noch Nachbesprechung, ungefähr halbe, dreiviertel Stunde, und dann sind wir alle in die Nacht entlassen. Kannst du dich noch an das erste Thema erinnern? Ich weiß nicht, ob es das allererste war, aber eines der ersten war Onanie. Die Klassiker funktionieren hier immer noch. Es gab ein Problem. Alle hier sofort. Und was ist für dich, da warst du ja wirklich dabei, die durchgeknallte Geschichte, die hängen geblieben ist? Wie für alle, Hackfleisch. Es ist der Klassiker. Der Typ holt sich immer richtig 50 Kilo Hackfleisch in die Badewanne und onaniert da rein. Die Themen schließen sich, du siehst, es passt. Immer dasselbe, nett und onani. Kann man machen, was man will. Haben wir heute eine freie Themennacht? Oder freie Themennacht heute. Ja, das heißt, theoretisch könnte ich mich auch mal ans Telefon setzen. Um mit den Leuten zu telefonieren? Ja, hallo, Oliver Pocher bei Jürgen Domian, schönen guten Tag. Okay, was hast du denn für ein Problem? Hast du journalistische Erfahrung? Ja, klar, mit Fragentechniken. Ja, natürlich, also das ist ja... Die 7Ds der Domian-Redaktion. Wieso, weshalb, warum? Was soll das? Wie bitte? Wichsen ist natürlich tendenziell immer gut, um in die Sendung gestellt zu werden, und jetzt fehlt noch ein W. Weißt du noch, was das erste Thema damals bei Domian war, vor 18 Jahren? Nee, da durfte ich noch kein Fernsehen gucken. Ich sag mal so, es hat was mit den 7Ws zu tun. Onanie. Onanie, das ist immer eine ernste Angelegenheit. Kommt drauf an, für wen? Also eigentlich für beide. Für den, der anruft, und für Jürgen. Weil er muss ja ernst bleiben. Also ey, ich dachte schon, ich dachte für beide. Jetzt habe ich jetzt irgendwas verpasst. Was ist mit deiner Freundin? Du willst dich mit deiner Freundin verloben. Das ist ja tendenziell nichts Negatives. Ach, du musst in Knast, okay? Du sagst mir jetzt, wie lange du in Knast musst, und ich versuche mal die Straftat zu tippen. 3 Jahre, 8 Monate, da hast du auf jeden Fall jemandem wehgetan. Ist das in der Disco oder irgendwo passiert, oder so im normalen Leben? In der Disco auch, ach, das ist wohl mehrfach vorgekommen. Achso, deine Freundin weiß gar nicht, dass du verurteilt bist. Ach, die weiß da gar nichts von, das ist natürlich doof. Da kann man sich ja schlecht anmelden für, ich bin jetzt mal 3 Jahre und 8 Monate weg. Kann aber auch ein bisschen weniger sein. Ach, schwanger ist sie auch noch. Ja, okay, alles klar. Das ist natürlich eine sehr interessante Geschichte. Ich würde dir ganz gerne nochmal einen zweiten Redakteur geben, der das nochmal ganz genau bewerten kann. Bleib mal ganz kurz dran, Mike, okay? Danke. Mike hat einen Arsch voll Probleme, würde ich sagen. So, also auf diesen Quadratmetern findet alles rund um Domian statt, schon seit 18 Jahren. Ich sage von meiner Stelle auch alles Gute und Glückwunsch zur Volljährigkeit und auf die, ja, Wechseljahre. Lieber Oliver, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Da ist die Kamera. Eben noch bei Oliver Pocher, jetzt schon hier bei uns im Studio, Roland Lohr. Domian-Mitarbeiter, langjährigster. Ja, ich muss euch sagen, Roland ist einer meiner allerersten Mitarbeiter. Das ist richtig. Roland ist von ganz Anfang an dabei. Und Roland ist der edle Spender unseres weißen Hirsch. Der heute leider im Quartier bleiben muss. Ja, genau, weil wir sonst ja irgendwie irgendwas umgekippt hätten. Aber Roland ist der Hirsch zu verdanken, ja. Sag mal, ihr beiden, wie ist es eigentlich? 18 Jahre Domian. Im Laufe dieser Zeit, wie hat sich da eurem Empfinden nach die Sendung eigentlich verändert? Die Sendung? Ach, die Sendung hat sich nicht verändert. Was sich verändert hat, ist, das wisst ihr auch alle, sind die Themenschwerpunkte. Wir reden definitiv weniger über Sex. Das kann ich nur bestätigen, Jürgen. Ich habe eine Kassette mitgebracht. Das ist eine Kassette, keine DVD. Ja. Die gab es 1995 noch nicht. Und da sind Themen drauf. Das erste Thema war übrigens nicht Onanie, sondern One-Night-Stands. Ja, genau, so war's. Und da ging es aber auch durch. Voyeurismus. Voyeurismus hatten wir. Sex an ungewöhnlichen Orten. Ja. Ungewöhnliche sexuelle Praktiken. Ja. Fetischschwanz. Genau. Im ersten Jahr. Übrigens, das war sehr lustig. Wir hatten das Thema Fetischschwanz. Und da habe ich gedacht, das musst du ja ein bisschen aufpeppen. Und bin in einen damals neu eröffneten Pornoshop für Frauen gegangen. Hier in Köln. Und die hatten ganz tolle Dildos, die sich auch so bewegten. Mit Motor drin. Und während der ganzen Sendung standen diese Dildos bei mir auf dem Tisch und bewegen sich. Gott sei Dank hast du keine Vibratoren genommen, wenn die da angegangen wären alle. Ja, das war so schon sehr, sehr skurril. Aber Jürgen, was sich auch verändert hat, ist ein Ritual von dir. Weißt du noch, was du vor jeder Sendung gemacht hast damals? Ja, ich habe immer 2 Bananen gegessen. Genau, ich habe dir eine mitgebracht. Sehr nett, sehr, sehr nett. Also, das hat sich verändert. Die Sexthemen sind weniger geworden. Das liegt, glaube ich, daran, dass einmal durch das Internet, weil alle alles irgendwie schon gehört und gesehen haben. Die Leute eigentlich gar nicht mehr so interessiert daran sind. Und die erfolgreichsten Sendungen sind eigentlich die, wo es um das Menschliche, allzu Menschliche geht. Ich sage immer so, damals als der erste Windelfetischist hier in der Sendung war, war das sensationell. Und heute denkt man, ein Windelfetischist. Oder Gangbang. Ja, Gangbang. Ja, Gangbang. Hatte ich vorher Domian noch nie gehört. Ja, ja, ja. Und das hatten wir mal ganz groß, Jürgen. Wir haben mal eine Extrasendung gehabt, die auf dem Rudolfplatz ausgestrahlt worden ist. Du erinnerst dich natürlich, unsere Zuschauer erinnern sich auch. Und wir haben einen Filmausschnitt. Domian Extra. 100% mehr Nähe zu Domian. Domian empfängt jetzt auch Besuch. Jeder kann hingehen und reden. Über jedes Thema. Treffpunkt. Das Domian Extra Studio im Hahnentor. Mitten auf dem Rudolfplatz, mitten in Köln. 100% mehr Domian. Bei Domian Extra. Live in der Nacht zwischen Freitag und Samstag. Vom 12. auf den 13. März. Von 0 bis 2 Uhr. Hingehen und reden. 100% Domian Extra. Jung, und jetzt Gangbang. Und wir haben das live gemacht auf dem Rudolfplatz. Das war ja, und du erinnerst dich. Ich erinnere mich. Und das war wirklich damals eine ganz irre Sendung. Wir haben das hier in Köln auf dem Rudolfplatz gemacht. Und dann standen auf dem Rudolfplatz mitten in Köln nachts zwischen 0 Uhr und 2 Uhr 1000 Menschen, die in die Sendung wollten. Ich würde gerne so etwas nochmal machen. Wir alle. Hallo, ja, lieber Wiener. Das hat Spaß gemacht. Ja, das, weil die Leute kommen. Die würden sie, und so als Moderator ist das natürlich für mich noch viel interessanter, wenn jemand mir gegenüber sitzt und man sich mit dem unterhält, als wenn man nur telefoniert. Weil man kriegt viel mehr Signale. Wie guckt der? Wie sitzt der? Ist er aufgeregt? Ich weiß noch, dass ein junger Mann kam da rein, sehr, sehr irre, Käppchen nach unten gezogen, Tür geht auf und ich sag, ja, wie heißt du? Ja, ich heiße so und so. Und dann sag ich, setz dich hin, im Platz. Ja, was ist dein Thema? Und dann sagt er, ja, ich habe einen Menschen ermordet. Und er ist natürlich erstmal ernst und auch angespannt, und dann erzählte er, dass er einen Nebenbuhler erschlagen hatte. Und apropos Leute anschauen, ich sag, komm, mach doch mal das Käppi hoch, ich will mal deine Augen sehen, während du redest, ne? Und dann sagte er den fast schon so rührenden Satz, er sagt, ich habe meine Strafe abgesessen, ich bin aus dem Ruhrgebiet hierher gekommen nach Köln, um den Leuten zu sagen, dass man Probleme so nicht lösen kann. Und dass seine Strafe viel zu gering gewesen ist. Und dass seine Strafe viel zu gering gewesen ist. Du hattest ja sonst auch noch eine weitere Sendung, wo du auch in Kontakt gekommen bist mit deinen Zuhörern. Das war Domian unterwegs. Und ja, da haben wir auch einen Ausschnitt, weil da gab es einiges zu sehen. Ja. Heute besuche ich Sigrid Schneider. Sigrid lebt gemeinsam mit ihrer behinderten 15-jährigen Tochter Annalena in einer furchtbaren Erwartung. Annalena hat einen seltenen Gendefekt und es grenzt an ein Wunder, dass sie noch lebt. Ich möchte jetzt noch nicht sterben, ich möchte später. Mhm. Wenn du später dann mal stirbst, hast du dir da was vorgestellt, wie so die Beerdigung sein soll? Und wie möchtest du mit das? Freunden. Und hast du dir auch schon eine Vorstellung gemacht, welche Farbe der Sarg hat? Der soll rot sein. Ja. Zum Abschied hat sie mir ein Lied vorgespielt. Sie hat es ausgesucht für ihre Beerdigung. Du willst bei mir sein, in mein Käfer rauf, in mein Ruf nach dir, du bist nicht da. Ich lausche ins Dunkel, ich deine Stimme höre, mein Wort wie schön, geht der Albtraum. Das geht mir jetzt nochmal nahe. Das war eine ganz traurige Begegnung. Du warst ja auch dabei. Und Annalena hat ihren 18. Geburtstag nicht erlebt. Sie ist wenig später gestorben tatsächlich. Das Thema Tod, Jürgen, das zieht sich für dich ja auch schon so ein bisschen durch dein Leben. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Interview mit dem Tod. Du engagierst dich aber auch zum Beispiel für das Mildred-Scheel-Haus, ein Hospiz hier in Köln. Ja, eine Palliativstation. Ja, Palliativstation, richtig. Ja. Warum dieses Engagement? Das Engagement ist dadurch gekommen, dass ich, dass mein Vater in diesem Haus gestorben ist und ich erlebt habe, wie gut und wie professionell man auf einer Palliativstation, jetzt im Besonderen im Mildred-Scheel-Haus mit Sterbenden umgeht. Und ich die Idee der Palliativmedizin sehr gut finde. Und ich bin eben befreundet mit Cornelia Scheel, die Tochter des ehemaligen Bundespräsidenten Walter Scheel. Und Mildred Scheel hat eben dieses Haus gegründet und eben auch die Krebshilfe. Und ich weiß von Cornelia, was für ein großes Anliegen ihrer Mutter das war, so etwas in die Welt zu setzen. Und das finde ich eine ganz große Lebensleistung. Das ist eine gigantische Lebensleistung von Mildred Scheel. Und wenn ich in meinem kleinen Kosmos ein bisschen dazu beitragen kann, das weiterzuführen und ein bisschen Werbung dafür zu machen, dann will ich das gerne tun. Der Leiter dieser Station ist Professor Volz. Professor Volz. Und der möchte dir auch was sagen. Nein, das ist ja toll. Ja, lieber Herr Domian, ich gratuliere ganz, ganz herzlich zum 18. zur Volljährigkeit Ihrer Sendung. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Professor Volz. Ich bin Leiter des Zentrums für Palliativmedizin hier im Mildred-Scheel-Haus an der Uniklinik in Köln. Ich finde es ganz toll, wie Sie in Ihrer Sendung die Themen ansprechen, die Menschen bewegt. Und dazu gehören natürlich auch, gerade weil oder auch wenn es Themen sind, die Tabuthemen eigentlich normalerweise in unserer Gesellschaft sind. Wie zum Beispiel das Thema Tod, Sterben und Trauer. Und ich freue mich sehr, wir kennen uns ja schon seit einigen Jahren, dass Sie immer wieder im Rahmen Ihrer Möglichkeiten auf das Thema Palliativmedizin hinweisen. Was wir heutzutage wirklich für Menschen auch in dieser schwierigen Lebenssituation leisten können, helfen können, wenn klar ist, dass trotz aller medizinischen Möglichkeiten die Erkrankung weiter fortschreitet und der Tod, das Sterben nahe ist. Aber da mit allen Möglichkeiten, mit allen Berufsgruppen möglichst auch ein Sterben zu Hause zu ermöglichen, das schaffen wir heutzutage mit der Palliativmedizin. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung schon so lange und ich wünsche Ihnen und Ihrer Sendung weitere schöne Jahre ad multos annos. Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ich muss mal hinzusagen, dass das für die Kölner Universitätsklinik ein großes Glück ist, dass wir Professor Volz haben, weil er das Mildred-Scheel-Haus und die Palliativmedizin hier in Köln sehr voranbringt und sehr viele tolle Sachen jetzt auf die Schiene stellt auch demnächst. Ein toller Mann, wir haben ihn getroffen. Ja, ja. Realisator Christian Part und ich zusammen. So, Halbzeit, würde ich sagen, ist eigentlich genau die richtige Zeit für ein bisschen Post, oder? Gerne. Und reingebracht wird die Post hier. Von Roland. Ja, aber das ist die... Oh, so, jetzt gucken wir doch mal. So, schauen wir mal durch. Und ich habe auch gehört, wir haben wohl ein paar Bilder. Können wir die uns mal ansehen? Ja. Da, das ist ja... Das ist ja lustig. Das ist aber kein, das ist ein Foto, ne, rechts. Das ist nicht gemalt. Das ist durchaus ein Foto, ja? Ja, ist ein Foto. Ja. Moment. Das können wir nicht sehen. nicht lesen, was der Hirsch denkt oder sagt. Ich kann es nicht sehen. Aber bestimmt was Witziges. Ja, bestimmt. Der kennt einen Witz. Ja, der kennt einen Witz. Domian und Robert. Robert ist größer als du. Der Name? Der Mann, der auf alles eine Antwort hat. Wir lieben dich und die Sendung steht dort, auch für die Radiozuhörer. Ja. Dank an Freaks, Normalos, Verknallte, Durchgeknallte, Einsame, Verzweifelte. Die Hirsche. Ist das ein Club, die Hirsche? Keine Ahnung. Die Hirsche. Ja, Fatih musste sich die Brille aufziehen, sonst hätte ich das nicht gesehen. So, ja. Wir haben Post. Liest du? Oder? Ein Gedicht von Hans Georg. Du bist der Schauspieler. Ich lese dich an, der Schauspieler. Domian wird 18 Jahre und ist damit erwachsen. Man kennt ihn hier und an der Saar und schätzt ihn auch in Sachsen. Domian ist 18 Jahre, ein Mediendino heute. Er spricht freundlich, doch auch klar, so verstehen's die Leute. Domian, mach nur so weiter, mit Toleranz und viel Geduld. Manchmal ernst, zuweilen heiter. Du, dein Team, ihr seid jetzt Kult. Aber erst jetzt. Danke. Danke an Hans-Georg. An Hans-Georg. Vielen Dank, Hans-Georg. Sehr nett. Hast du da irgendwas? Uschi. Ja. Uschi schreibt, nervt, das ist eine Frage. Ja. Soll ich? Bitte, ja, ja. Uschi fragt, nervt es nicht tierisch, den Leuten immer und immer wieder sagen zu müssen, dreh den Ton vom Fernseher bitte ganz runter. Ja, in der Tat. Und ich frage mich, ob in 100 Jahren die Leute das vielleicht gelernt haben, dass man das runterdrehen sollte. Aber mein Gott, ist das gleich wie mit den Autogrammen oder mit diversen anderen? Aber es ist ja nicht schlimm. Nein. Es ist ein Satz und dann ist es auch gut. Manchmal sind die Leute auch aufgeregt. Die warten da lange in der Warteschleife. Da wäre ich auch aufgeregt, wenn ich in so einer Sendung in der Warteschleife... Natürlich. Und manchmal warten sie auch wirklich über eine halbe Stunde. Ja, also muss man sagen, ist alles nicht schlimm. Ich würde hier ein Stück davon vorlesen. Ich finde die ersten zwei Zeilen schon sehr schön. Domian, für mich bist du wie Baldrian. Auch nicht schlecht. Ja, gut. Aber... Beruhigend, entspannend und noch so vieles mehr. Im deutschen Fernsehen lenkst du den Nachtverkehr. Ja, okay. Nachtverkehr. Ja, den lenkst du. So, noch was? Ja, ich würde gerne wissen, wie Jürgen seine private Zeit gestaltet. Ist er kunstinteressiert? Malt er oder raucht er Pfeife? Sammelt er Briefmarken? Er sammelt keine Briefmarken, er raucht keine Pfeife. Ich habe mein ganzes Leben versucht, anzufangen zu rauchen. Alles Mögliche. Zigaretten, Pfeife, Zigarillos. Es ist mir Gott sei Dank nie gelungen, weil es mir einfach nicht schmeckt. Malt er? Nein, er malt nicht. Kunst interessiert? Ja, in gewissem Maße schon. Und wobei das Kunstinteresse sich hauptsächlich konzentriert auf Literatur. Sabine möchte wissen, Domian notiert sich die Namen und das Alter der Anrufer. Warum notiert er sich dieses und was wird mit den Zetteln gemacht? Wie lange werden diese Zettel aufgehoben? Hast du da zu Hause so einen Schrank? Nein. Die Zettel werden sofort, wenn die Sendung hier vorbei ist, gehe ich hier hinten, steht ein Papierkorb, da zerreiße ich den und da wird das reingeworfen. Ich schreibe mir das immer auf, weil bei den ganzen vielen Namen ich mir das manchmal gar nicht merken kann. Ich konzentriere mich auf das, was die Leute sagen und wenn ich dann noch nachdenken muss, wie hieß der Mensch das gerade nochmal, schreibe ich es mir auf und das Alter auch noch. Ja. Gut, bis hierhin. Wir lesen vielleicht gleich noch ein bisschen. Gerne, ja. Und jetzt haben wir erst noch einen weiteren Gratulanten. Aha. Hallo Domian, guten Abend. Hier ist Frank Plasberg. Sag mal, stimmt das? Deine Sendung wird 18 Jahre? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. 18 Jahre, dann müsstest du ja eigentlich langsam aus der Pubertät rauskommen. Ich würde mir wünschen, dass die Sendung noch ein paar Pickel behält, weil glatte Sendungen, finde ich, gibt's genug. Guck dir mal unseren Studioboden an. Es sind noch viel mehr Leute aufgeblieben, um dir zu gratulieren. 18 Jahre Domian. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Domian. Happy Birthday to you. Mach's gut für die nächsten 18 Jahre. Vielen Dank, ihr wart großartig. Vielen, vielen Dank, Frank. Sehr, sehr nett. Und vielen Dank auch an das Publikum im Studio von Hart aber Fair. Ja, während der letzten 18 Jahre hat sich die Kulisse hier natürlich verändert. Also es waren ja teilweise ganz andere Studios natürlich. Ja, in diesem Studio sind wir erst seit einem Jahr. Genau. Mhm. Es gab verschiedene Wechsel und auch Domian hat sich optisch ganz schön verändert. Schauen Sie mal. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt alte Schwule, alte Lesben, Homosexualität im Alter. Und folglich möchte ich natürlich gerne mit älteren oder mit alten Schwulen, mit älteren Lesben reden. Wie lebt ihr? Welche Probleme habt ihr? Wie war euer Coming Out? Wir müssen Nation! Oh, ihr seid jetzt im Fernsehen! Ihr Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Das ist heute mein Stargast. Ich brauche ihn gar nicht groß vorzustellen. Hella von Sinnen. Steht auch hier drauf. Ja. Nur wo Hella von Sinnen drauf steht, ist auch Hella von Sinnen drin. Ihr Lieben, jetzt begrüße ich euch auch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, ich grüße euch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist unsere letzte Sendung hier in diesem Studio. Und dann sieht das Fernsehbild ein wenig anders aus. Ihr Lieben, wir bitten vielmals um Entschuldigung. Jetzt funktioniert es wieder. Ja, soll ich jetzt ganz normal weitermachen? Frage an meine Regie. Ja, ich soll weitermachen. Mehr oder weniger normal machen wir jetzt weiter, würde ich sagen. Du bist so ein Fashion-Victim, ne? Wie man sieht. Ja, muss man so sagen. Ja. Das ist völlig irre, wenn man so die Zeit an sich so vorbeiziehen lässt. Die allererste Sendung bis heute. Das sind 18 Jahre. Ja. Das ist ja ein Viertelleben, ist das. Das ist unglaublich. Absolut. Zu einer richtigen Geburtstagsfeier gehören natürlich auch noch ein paar Gäste. Es ist jetzt kein großes Geheimnis, dass Jürgen Domian viele Fans hat. Einer seiner größten Fans hat es sich nicht nehmen lassen, vorbeizukommen. Und deswegen herzlichen Glückwunsch und hallo. Nein. Herzlichen Glückwunsch, sag ich schon. Hella von Sinnen. Das ist ja toll. Happy Birthday, lieber Mr. President. Happy Birthday to you. Hör mal, du bist ja in Hamburg. Ja, wir haben heute Nachmittag noch gesimst, wir beiden. Und da hat sie mir geschrieben, da hat sie geschrieben, dass sie in Hamburg irgendetwas synchronisiert oder irgendwas macht. Und das ist alles nächste Woche. Ja, Conny und ich haben lange darüber... Hört man mich, wenn ich kein Ohr... Nee, du solltest vielleicht diesen Kopfhörer aufziehen. Ach, sehr schön. Dann mache ich das jetzt nochmal. Also Conny und ich, wir haben lange darüber debattiert, wie können wir dich pflanzen? Also welche Formulierungen in der SMS wählen? Ja. Und alles, was ich dir geschrieben habe, mache ich nächste Woche. Aber deine Redaktion hat schon vor 3 Monaten angerufen und uns gebeten... Was für eine schöne Überraschung. Echt? Du riechst so gut. Ja, das stimmt. Holsten Z14. Wunderbar. Was ist das? Liebes Jahr, du hast mich ja 10 Jahre mit deiner blöden Kappe gequält. Sie hat immer über meine Kappe geschimpft. Immer. Es war immer der Running Gag. Ja. Und jetzt musst du mal ganz kurz den Ohrer abnehmen. Ja, dann piepst es, glaube ich. Nein, eben, die Regie zieht es runter. Nein. Du bist so lieb und ziehst diesen wundervollen Hut auf. Ja. Und dann... Sieht doof aus. Naja, gut. Und jetzt müssen wir ganz kurz, Schatz, hier draufdrücken und die Zuschauer haben Freude, wenn es denn dann... So. Ich freue mich. Guten Abend, Herr Wunder. Hallo. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich halte mal meinen Kopfhörer vielleicht da dran. Ach so. Ja, ein Spaß. Und schon ist die Batterie leer. Ja, ein alberner Spaß. Aber ich habe einen... Darf ich sie da aufziehen? Ja, ich ziehe dir auch die Kappe wieder ab. Ja, aber das war die Revanche, dass wir so viele Jahre diese blöde Kappe ertragen mussten auf dir. Die darfst du nicht behalten, die gehört mir. Ja. Mit der Kappe habe ich dem Urmel auch schon gratuliert. Ach. Ja. Aber das ist für dich ein Geschenkchen. Was ist das? Eine Eule? Ja. Eine Eule mit einer Schleife. Die größer ist fast als die Eule. Und zwar ist das ein Geschenk, weil du bist der Nachtfalke und du hast uns alle zu Nachteulen gemacht. Weil ich bin wirklich, das weiß vielleicht die liebe Fan-Nation. Nee, ich muss wirklich sagen, Hella kennt fast jede Sendung. Ja. Hella und Cornelia Schill. Ja. Und oftmals, wenn ich nach Hause komme nachts, gucke ich auf mein Handy oder im Auto schon und kommt von Hella etwas und Hella kommentiert es. Das war gut, das war interessant, das war ergreifend, da warst du nicht so gut. Also alles, was so ansteht. Ich habe immer mit Hella eine und mit Cornelia Schill eine kritische Zuschauerin. Und ich bin wirklich einer, vor allem natürlich mit Cornelia, über die du übrigens sehr lieb gesprochen hast. Sie soll dich grüßen, sie wartet draußen. Ja, ich freue mich gleich. Ja. Wir sind wirklich deine prominentesten Fans. Also wir sind von Anfang an dabei, weil wir, ich weiß nicht, ob die liebe Nation das weiß, welche Kamera ist es überhaupt? Ja, wir haben 77 Abitur gemacht in unserer Gummersbach. Heimatstadt. Ja, in Gummersbach. Wir haben uns auf dem Gymnasium kennengelernt, da waren wir in der Oberstufe in der 11. Mhm. Ja. Und deswegen kam ich mit Tschaikowski rein, weil wir von 75 bis 77 nur Tschaikowski waren. Ja, wir haben Tschaikowski geliebt. Ja. Klavierkonzert Nummer 1 haben wir im Kinderzimmer von Hella gesessen und haben, ich weiß nicht, wo wir uns hingedacht haben, ne? Wir mussten uns ja irgendwo hindenken, weil die Musik hat uns endlich weggetragen aus dieser Stadt. Ja. War es nicht so? Ja. Habt ihr Lust auf einen Anrufer? Ja. Wir haben Anrufer in der Leitung. Ja. So, dann schauen wir mal. Wer ist es denn? Es ist Bettina und Bettina ist 42. Ich gratuliere dir ganz herzlich zu deinem 18. Jubiläum. Dankeschön, Bettina. Oder Geburtstag. Jubiläum. Jetzt höre ich endlich mal live die Rückkopplung. Bettina, mach den Fernseher leise. Die habe ich schon zurückgerufen. Ich bin nicht die Nächste. Bettina, du musst bitte den Ton lassen. Nein, Bettina. Ich kann Fernsehen, kein Radio, alles ausschalten. Bettina, du bist live auf Sendung. Ich bin so dankbar als Fan, dass ich das endlich mal miterlebe, wenn du immer sagst, kannst du bitte leiser schalten, weil es war hier das Echo der Welt. Bettina, hörst du uns denn jetzt? Die hat ja schon aufgelegt. Hast du schon aufgelegt? Ja, die hat gedacht, ich spreche nur mit den Mitarbeitern. Bettina, toll. Danke, Bettina. Das war doch mal schön, oder? Bettina, kann ich nicht hören? Darf ich kurz was zu Christian Wunderlich sagen? Weil ich sitze da 40 Minuten draußen. Ja. Ihr seht wirklich aus wie bei der Geburt getrennt. Ihr seid ja exakt gleich angezogen. Und du wusstest nicht, dass er heute hier ist. Nein, was denkst du denn, dass er so aussieht heute Abend? Wieso hast du dasselbe an wie er? Und vor allen Dingen, wieso hast du dir die Haare nicht rasiert? Also diese kleine Gabriele Krone Schmalzfrink, die hätten wir schon von dir erwartet. Ja, da hast du absolut recht. Ich hab's ihm gesagt mit dem Anzug. Ja, deswegen. Das hat er gesagt. Ja. Echt? Ja, ich hab's ihm gesagt. Das Einzige, was die Jungs mir gestern gesagt haben, zieh dir einen Anzug an und ein weißes Hemd. Ach. Und naja, das habe ich dann gemacht. So, pass auf, bevor wir hier weitermachen. Mit dir könnte ich noch stundenlang über Gummersbach reden. Ich möchte gleich auch nochmal drauf zurückkommen. Ihr habt einen Tanz erfunden, gleich. Haben wir? Gleich dazu mehr, meine Damen und Herren. Jetzt erst noch neue Gratulanten. Dir herzlichen Glückwunsch zur Volljährigkeit. Ich seppe regelmäßig vorbei und finde, eure Themen waren schon immer volljährig. Es gibt nur eine Sache, die mich deprimiert. Ich habe das Gefühl, Domian, dass ich dich schon geguckt habe, seit ich Kind bin. Aber das kann eigentlich nicht sein, denn du wirst immer jünger und ich sehe immer furchtbarer aus. Trotzdem herzlichen Glückwunsch. Jürgen Domian, jetzt wird die Sendung 18. Ich wünsche von Jürgen zu Jürgen alles Gute. Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo ich in Bonn immer wusste, wenn jetzt Domian kommt, es ist zu spät, du solltest ins Bett gehen. Unfassbar. Per Handykamera aufgenommen. Vielen Dank. Sehr, sehr lustig. Oder? Vielen Dank. Wir müssen auf den Tanz zu sprechen kommen. Der Robodance, glaube ich, war es, oder? Ach, wir haben den nicht erfunden. Nee, also wir kommen ja aus dieser Disco-Zeit der Mitte der 70er. Ja, und wir haben gebammt und da war schon dieses Robot-Gedöne. Aber wir waren beide extrem eitle Vollidioten. Ja. Und es gab eine Diskothek in Gummersbach, die hieß Zermampfast. So war's. Und da haben wir dann Show auf der Bühne gemacht und haben diesen albernen Roboter tanzen. Und wir haben uns da so robotertechnisch bewegt und alle saßen um uns herum und dachten, boah, zieht endlich weg aus Gummersbach, geht uns auf den Zeiger. Übrigens möchte ich mal bitte, hier liebe Domian-Nation, ich habe das echt, dieses Young Call für dich angezogen, als Hommage, weil du ein Fan von Fels und Firn bist. Wo ist eigentlich der Hirsch? Ja, das war der Hirsch. Ja, deswegen bin ich gekommen. Wie so ein Jägerjäckchen. Ja, für dich. Sehr schön. Schau hier. Sehr schick, sehr schick. Süß, oder? Ja. Alles nur für dich angezogen. Es fehlt nur noch ein schickes Röckchen. Geht ihr eigentlich auch mal zusammen shoppen oder sowas? Nein. Auf keinen Fall. Nein. Doch, wir haben mal zusammen Wintersachen gekauft, bevor wir nach Lappland gefahren sind. Oh Gott, sind. Wir hatten einen gemeinsamen Winterurlaub in Lappland. Sein damaliger Lebenspartner Conny und ich, wir waren über Silvester, das Jahr weiß ich nicht, bist du ein besserer Chronist als ich? Wir waren in Lappland. 2000, glaube ich. Irgendwie sowas. Ja. Und wir fuhren nach Lappland und die Geschichte wird uns immer im Gedächtnis eingebrannt sein, denn in Finnland ist der Alkohol... rechtschaffen teuer. Und wir haben also zusammengeschmissen, Silvester, um uns richtig lecker eine Flasche Champagner zu gönnen. Es hat gefühlte 480 Euro gekostet in diesem Hotel. Und wir hatten alle so kleine Kamenaten, die an einem Weg waren. Und wir zogen uns also wieder unsere 6, 7, 8 Lagen Klamotten an, traten mit unseren Gläsern, die wir in den Zimmern noch warm gefüllt hatten mit Champagner, traten wir aus dem Haus, standen auf dem Weg... Und wir hatten 4 Gläser mit Eis und wir standen müde mit unseren Gläsern. Wir wollten anstoßen, ne? Und hatten Eis. Und dann hat aber zum Glück Cornelia, Maria, Barbara, Eleonore, Rochelle eine Horde von Finnen entdeckt, die mit 80%igem Strohrum 500 Meter weiter um ein Feuer tanzten. Und dann bekamen wir auch flüssigen Alkohol. Aber das war unsere Silvester-Lappland-Geschichte. Ja. Und wir wollen es auch nicht vergessen, die Freude. Auf gar keinen Fall. Und jetzt bin ich gespannt, vor allem, was unser Anrufer für eine Geschichte hat. Denn wir haben jetzt wieder jemanden in der Leitung. Es ist Daniel und Daniel ist 32. Hallo Daniel. Ja, hallo. Grüße euch. Ja. Schön, dass du anrufst. Ja, wunderbar. Worum geht's? der Einzige auf der ganzen Welt vermutlich, der eine Doktorarbeit über dich und deine Sendung geschrieben hat. Ah, du bist das. Genau, ja. Ich bin das. Wir wollten immer mal miteinander sprechen, hat sich nie so ergeben, genau, weil ich auch nicht gewohnt habe bisher. Genau. Aber heute dachte ich, jetzt mache ich es oder nie und ja, dann wollte was ich... Was hat denn diese anbieten. Doktorarbeit für einen Titel, lieber? Ja, das kann ich sagen und das kann man auch bei Wikipedia dann sofort finden oder bei Google. Der Titel lautet Beratung, Therapie oder doch bloß Schau, Motivation und Gratifikation von Anrufern der WDR-Sendung Domian. Und zu welchem Schluss bist du gekommen? Das wollte ich auch sagen. Doch nur Show? Genau. Das muss man jetzt natürlich ganz, ganz knapp beantworten, was der Sache nicht gerecht wird, aber ich versuche es. Es hängt immer davon ab, warum Leute anrufen. Das heißt, wer mit großen Problemen Orientierung sucht, der wird eher enttäuscht werden, wird sich auch abgewürgt fühlen unter Umständen. Das stimmt aber, nicht. Da wäre ich, wenn ich deine Professorin gewesen wäre, wärst du schon durchgefallen bei mir. Ja, aber na egal, aber lauter gewesen, ich meine, aber du musst doch zugeben, bitte lieber junger Freund, wie heißt das, Daniel? Daniel, ja. Schön rot unterlegt hier auf dem Monitor. Du musst doch zugeben, dass Domian mit einer ganz großen Intuition wirklich alles eigentlich richtig macht. Denn wenn jemand ein entertainendes Thema hat, ist er entertaining. Und wenn jemand mit großen Problemen kommt, bemüht er sich da, sich einzufühlen. Und da gibt's ja dann auch immer wieder Hinweise auf die Psychologen und Psychologinnen im Hintergrund. So, wo ist da also deine Kritik? Wo ist deine Kritik? Also das Entertainer macht da alles richtig, das würde ich zustimmen. Die Frage ist, ob auch aus der Sicht derjenigen mit großer Not dort anrufen, dann alles richtig gemacht wird, ist eine andere Frage. Also, da kann ich mich jetzt drüber aufregen. Daniel, ja, aber Dani, bevor wir hier irgendwie... Wenn du dich schon Heller von Sinn einen Kollaps bekommt, danke ich dir für den Anruf. Daniel, nein, wir wollen nicht abwürgen. Ich hab gerade gehört, wir müssen leider weitermachen. Daniel. Aber man muss auch sagen, dass so eine 60-minütige Sendung, die auch unterhalten sein soll, kann es doch gar nicht leisten. Und dafür, dass eine Fernsehsendung es überhaupt nicht leisten kann, macht ihr hier, du und das Team, doch einen super Job mit dem Hinweis auf die Psychologen. Und mit naja, man kann die Doktorarbeit auch googeln unter Doktorarbeit über Domian. Dann kann ja, und dann ist das dann ein Plagiat. Dann bilden wir uns alle selber eine Meinung. Daniel, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Mach's tschüss. Gut, ne? Dankeschön, tschüss. So, wir haben jetzt noch einen Gratulanten und das ist ein ganz entscheidender Mann für den Beginn dieser Sendung. Wer könnte das sein? Pleitgen. Ja, das... Who else? Schauen wir mal. Mensch, mal wieder im Fernsehen und dann mit so einem scharfen Mikrofon, weiß und unschuldig wie Domian. Ach so, Domian. Ich bin sehr froh, dass es diese Sendung immer noch gibt. Ich kann mich gut erinnern, wie wir damals losgelegt haben mit 1 Live. Das ist nun schon 18 Jahre her. Domian war sofort Kult. Domian hatte eine Riesenpresse. Bücher wurden über ihn geschrieben. Ich glaube, die hat er sicherheitshalber selbst geschrieben, damit er alles unter Kontrolle hat. Auf alle Fälle war es toll. Wir haben mit Domian viele Punkte gemacht. Ich denke, er ist ziemlich gealtert. Mir sieht man das nicht so an, aber bei ihm wird das schon deutliche Spuren zeigen. Und ich kann ihm nur sagen, durchhalten. Das Publikum braucht sie. Ich gehöre auch zu dem Publikum. Ich bin ein Nachtmensch. Wenn ich durch Deutschland reise mit dem Auto, dann höre ich im Hörfunk rein, aber auch zu Hause seppe ich rein. Und ich bin jedes Mal beeindruckt, wie Jürgen Domian das macht. Selbst bei heikelsten Fragen bleibt er ruhig, sehr überlegt, verständnisvoll und vor allen Dingen voller Verantwortungsbewusstsein, so wie es der öffentlich-rechtliche Rundfunk haben will. Also, ich möchte gerne weiter Domian haben. Wenn ich mal Probleme habe, würde ich ihn gerne anrufen. Ganz großer Sport. Ja, vielen Dank, Herr Seidchen. Dankeschön. Ich will dich was fragen. Ja. Dicker, bist du stolz? Ich bin glücklich darüber, dass das so lange und so gut gelaufen ist. Aber du kannst auch ein bisschen stolz sein. Täglich seit 18 Jahren 4 Bestseller nebenbei geschrieben. Und du bist noch für deine Mama immer da. Sei doch einfach mal stolz. Warum geht Stolz nicht in deinem Kopf? Ja, ich bin froh. Ich freue mich. Okay. So, Herr Wunderlich. Ja, eine Sache wollte ich doch kurz noch anschneiden. Ich glaube, die Zeit haben wir schon. Ja? Simpsons. Thema Simpsons. Ja. Du hast letztens in einer Themensendung hier angesprochen, dass du die Simpsons seit Jahren regelmäßig guckst. Und du guckst immer die gleichen Folgen. Und ich habe gehört, dass du gesagt hast, du hättest ganz viele Staffeln auf DVD. Das ist nur die halbe Wahrheit, meine Damen und Herren. Ja, er hat die Staffeln und sie gehören alle mir. Ja, und Gott sei Dank, deswegen kann ich so viel gucken. Seit Jahren fleht und bettet er mich an. Immer, ja, immer wieder. Ach, er fleht mich an, bitte darf ich sie noch weiter behalten. Dann sage ich, ja klar, und dann gebe ich ihm noch eine. Ich habe eine Wünschtafel zu Hause. Da hört sich aber ein gewisser Sadismus raus. Ne? Und wenn dann, nur wenn er fleht, gibst du ihm noch den nächsten. Also du bist ein geiziger so Knopf. Nein, überhaupt nicht. Hat schon längst alle. Fast alle. So. Und jetzt höre ich, wir haben eine Schalte oh, nach Erkelenz, wo eine Band ein Konzert dort hatte. Gucken wir mal. Köln ruft Erkelenz. Jürgen, hi. Levin Jürgen, ich bin es, der Henning, wir sind auf Tour im Moment, die ganze Kapelle, aber wir wissen alles, ne? Die Spatzen pfeifen es von den Dächern und die Höhner können ein Lied davon singen. Du bist volljährig jung, 18 Jahre stark und froh, Levin Domian, weiter so. Und da wir nicht persönlich dabei sein können, werden wir ein Lied davon singen. Da sind wir dabei, das ist prima, viva Domian. Wir lieben die Sendung, so wie sie immer war, und wünschen alles Gute für die nächsten 18 Jahre. Da sind wir dabei. Gratulation, yeah. Das ist super. Wir feiern jetzt alle zwei Jahre. Super. Bravo! Vielen Dank, liebe Höhner. Sehr toll. Da müssen wir gucken, auf Sarah, die wir ja in Köln angedockt sind. Liebe Höhner, ich darf mich hier bedanken. Mein sehr alter Freund. Nein, das ist toll. Ja, fand ich auch. Sehr nett. Wirklich nett. Wir sind tief gerührt. Der Henning. Ja, super. Tief gerührt. Die Sendung neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Wir könnten noch 3 Stunden machen. Ja, wir könnten eigentlich noch ewig. Jetzt sind wir gar nicht eigentlich erst so richtig warm. Ja, gelaufen, das ist ja immer so. Ja. Gut, vielleicht zum 20. nochmal. Ja. Mal schauen. Eine Frage habe ich noch an dich persönlich. Was macht für dich eine Sendung zu einer guten Sendung? Dass wir alle ganz intensiv dabei sind. Egal, ob das ein trauriges Thema ist oder ob das ein Entertainment-Thema ist. Dass man hinterher raus geht und sagt, ja, hochinteressant. Ich war jede Sekunde komplett dabei. Und nicht vielleicht ein bisschen gelangweilt oder. Und wann ärgerst du dich? Ich ärgere mich, wenn Leute auf Kosten von anderen faken. Dann ärgere ich mich. So wie gestern, Damien. Ach nee, der nicht, das war mir egal. Wenn Leute Fakes vortäuschen. Sich echt eine Geschichte ausdenken. Ja, dass sie krebskrank sind oder AIDS infiziert. Und das und ist dann zum Schluss zu sagen, du schwule Sau oder. Oh, ja. ich höre Stimmen von draußen. Ich höre Stimmen von draußen. Oh. Die Meute kommt. Oh Gott, sie sind nicht mehr aufzuhalten. Es kommt direkt auf uns zu. Das Domian-Team kommt rein mit der Torte. Oh, und die Torte ist wunderschön geworden. Oh. Und ich bin so dankbar, dass man sie mir nicht ins Gesicht drückt. Vielen Dank. Alles nicht so. Ich erinnere mich. Mit einem weißen Würstchen. Du wirst wahrscheinlich die Wiederholung machen. Nein. Deine weißen ich verfasse mich mal hier. Ist das schön. So. Alle sind da. Jürgen, als Geburtstagskind, da musst du natürlich auch ein Geschenk bekommen. Und was kann es Besseres geben für dich als sämtliche Staffeln der Simpsons auf DVD? So. Das ist ja super. Vielen Dank. Nächste Woche tauschen wir vielleicht einfach. Ja. Guck dir das an, ich frag dich ab. Vielen Dank. Ja, da habe ich zu tun. Da hast du zu tun. Ich kann Simpsons gucken und Tochter essen. Also, was gibt's mehr? Nur die Kappe kriegst du nicht, die gehört meinem Petz. Okay, alles klar. Die ziehst du aber gleich wieder an. Ne? Wir machen natürlich gleich nach der Sendung hier noch weiter ein bisschen mit der Party. Ach, hier sind wir, hallo. Anziehen. Zum Abschluss, hör mal, neue Musik, immer diese neue Musik, da gewöhnen wir uns gerade an die grauenvolle Musik, da gibt's wieder was Neues. Jürgen, ich mit der Kappe. Ja. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Jetzt würde ich erstmal sagen, vielen Dank an Hella von Sinn. Ah, ja, danke, Dank dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Danke an das gesamte Team, natürlich vor allem an Christian Part, an Marc Strucken und Roland Lohr. Und jetzt Jürgen. Was möchtest du der Nation noch sagen? Ja, bleibt uns treu. Wir machen das so gerne ja alle. Wir sind alle so dabei wie von Anfang an und hochmotiviert. Und bleibt ihr uns einfach auch treu, ruft an und schaltet ein. Und dann haben wir immer eine gute Zeit. Nachts zwischen... Nachmittag. Das finde ich jetzt lustig. Nachmittag ist aber immer eine gute Zeit. Das ist ja mein Nachmittag. Nachmittag, Simpson, Junge. Vor 19 Uhr kriegst du überhaupt keinen Kontakt zu diesem Vollverrückten. Ja, das also, wünsche ich mir. Montag gibt's die Sendung dann natürlich wieder so, ganz wie normal. Sie kennen und lieben. Genau. Ne? Ja. Aber Mittwoch... Ja. Mittwoch haben wir uns was überlegt. Was war das? Sag nochmal ganz schnell. Ja, da gibt es eine Themensendung 18 Jahre Domian. Da möchte ich gerne mit Leuten sprechen, mit denen ich schon mal gesprochen habe. Und das war's schon, denn wir haben keine Zeit mehr. Denn wir haben noch eine kleine Überraschung, meine Damen und Herren. Grüße weltweit. Von Zürich nach Australien, von China nach Hollywood. Alles Gute. Danke fürs Zusehen und gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Ciao. Lieber Domian, 18 Jahre Volljährigkeit. Alles Gute zum Geburtstag deiner Sendung. Wir freuen uns natürlich sehr und auf die nächste Feier, auf den 21. internationale Volljährigkeit, sind wir natürlich mit dabei. Liebe Grüße, alles Gute und eine schöne Feier. Happy Birthday, dear Domian. Happy Uluru to you. Lieber Jürgen. Aus dem schönen Zürich schickt dir deine ehemalige Mitarbeiterin alles Gute zu deinem Jubiläum. Ich freue mich, dass es deine Sendung immer noch gibt. Sie hat mir einige langweilige Arbeitstage gerettet. Mach weiter so. Happy Birthday from Hollywood. Iki Dodo. Happy Birthday, Domian. From Turkey, Cappadocia. Romeo, ich sage so, dein Kind, Happy Birthday und auf die nächsten 800